Als Kolja und Lenja sahen, dass der Schutzmann sie irgendwo hinwegführen wollte, fassten sie sich in ihrer äußersten Angst vor der Menge und der wahnsinnigen Mutter wie auf Verabredung einander an den Händchen und liefen davon. Mit Geschrei und Weinen stürzte die arme Katharina Iwanowna ihnen nach, um sie einzuholen. Es war widerwärtig und traurig zu sehen, wie sie weinend und keuchend lief. Sonja und Politschka eilten ihr nach. »Bringen Sie zurück! Bringen Sie zurück, Sonja! Oh, die dummen, undankbaren Kinder! Polja, fange sie ein! Ich habe es doch für euch getan!« Sie stolperte im vollen Lauf und fiel hin. »Sie hat sich verletzt und blutet, oh mein Gott!« rief Sonja aus, sich über sie beugend. Alle liefen zusammen und drängten sich um sie. Raskolnikow und Lebesjetnikow waren als Erste zur Stelle. Der Beamte eilte auch hinzu und ihm folgte der Schutzmann, der etwas wie »Da haben wir's« brummte und den Kopf schüttelte in der Vorahnung, dass die Sache ihm noch zu schaffen machen werde. »Geht weiter, geht weiter!« Er jagte die Menschen, die herumstanden, auseinander. »Sie stirbt!« rief jemand. »Sie hat den Verstand verloren«, sagte ein anderer. »Gott schütze sie«, bemerkte eine Frau und schlug ein Kreuz. »Hat man den Jungen und das Mädel schon eingeholt?« »Ja, da bringt man sie. Die Älteste hat sie erwischt. Was ihnen nur einfiel.« Als man aber Katharina Iwanowna näher betrachtete, sah man, dass sie sich gar nicht an den Steinen blutig geschlagen hatte, wie Sonja annahm, sondern dass das Blut, welches das Straßenpflaster färbte, aus ihrem Mund kam. »Das kenne ich, das habe ich schon gesehen«, sagte der Beamte leise zu Raskolnikow und Lebesjetnikow. »Das ist die Schwindsucht. Das Blut stürzt hervor und man erstickt. Einer Verwandten von mir erging es unlängst ähnlich. Ich habe es selbst gesehen. Schätzungsweise 1,5 Glas Blut aus dem Mund. Und ganz plötzlich. Aber was soll man jetzt tun? Sie wird gleich sterben.« »Bringt sie zu mir, hier ganz in der Nähe«, flehte Sonja. »Ich wohne hier, in dem Hause da, das zweite von hier. Schnell, schnell!« wandte sie sich aufgeregt an alle. »Holt einen Arzt! Oh Gott!« Dank dem Eingreifen des Beamten lief alles reibungslos ab. Sogar der Schutzmann half Katharina Iwanowna hinüberzutragen. Man brachte sie halbtot in Sonjas Zimmer und legte sie auf das Bett.